zwischen Tag und Traum. Das ist ein Werk von Christoph Wünsch für zwei Violinen, Viola und Violoncello. Hier gespielt vom Novalis Quartett. Thank you. Zwischen Tag und Traum hat der Komponist Christoph Wünsch das eben gehörte Werk genannt. Das war eine Aufnahme des Novalis-Quartett. Wir hören nun ein Werk von Gustav Gunsenheimer, Konzert Nummer 1 für Klavier, Pauken und Streichorchester. Die Solisten sind die Pianistin Sabine Spath und der Perkussionist Dimitri Nedjelev. Sie spielen gemeinsam mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt und die Leitung hat Oliver Weder. Thank you. Konzert Nummer 1 von Gustav Gunsenheimer. Das war die Pianistin Sabine Spart und der Perkussionist Dmitri Nedjeljew. Gemeinsam mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter Leitung von Oliver Weder. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Es passt ganz gut zur Uhrzeit. Der Titel des nächsten Werks, Nachtgedanken, für Saxophonquartett von Dieter Buhen. Und das Quartett ist hier das Akademiequartett, bestehend aus Günter Priesner, Andreas Bader, Peter Attmann und Gerhard Buchloh. Thank you. Thank you. Thank you. Das Akademiequartett im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit einem Werk von Dieter Buwen. Nachtgedanken für Saxophonquartett. Und das Nächtliche passend zur Stunde zieht sich durch, doch diesmal hören wir der Spinnerin Nachtlied für Chor a cappella. Komponiert hat es Rolf Rodin. Und hier ist der Musiker Viva Chor Bamberg unter Leitung von Fritz Braun. der Musiker Viva Chor Bamberg unter Leitung von Fritz Braun mit der Spinnerin Nachtlied von Rolf Rudin. Nach so vielen fränkischen Komponisten wird es Zeit für eine fränkische Komponistin, und zwar Elke Tober-Vogt und ihre Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester. Hier sind die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Weder. Thank you. Die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Ruderstadt unter Leitung von Oliver Weder mit einem Werk von Elke Tober-Vogt. Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester. Die Zeit, es ist gleich 14:45. Wir hören ein Streichquartett von Hans Köth. Der spielt auch in der Besetzung mit. Werner Jahns und Hans Köth, Violine. Franz Seifert, Viola. Und Georg Labode, Violoncello. Thank you. Thank you. In dieser Quartettbesetzung spielt der Komponist selbst mit, und zwar Hans Köth, Komponist und Geiger, gemeinsam mit Werner Jahns, ebenfalls Geiger, Franz Seifert, Bratscher und Georg Labode, Cellist. Das war eines seiner Streichquartette. Wir kommen zu der Komponistin Carola Obermüller, und sie hat ein Werk komponiert mit dem schönen Titel »Untergegangen der Mond – Sapfische Strophen für Countertenor und Ensemble«. Thank you. ein Wind vom Gebirg in die Eiche. Thank you. Untergegangen, der Mond. Sapfische Strophen für Countertenor und Ensemble. Ein Werk der Komponistin Carola Obermüller. Das waren der Countertenor Kai Wessel und das Ensemble Musikfabrik.